Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho vinja charana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manusanam buddho bhagava ti svakato bhagavata dhammo sandhitiko akariko ehipasiko opanayiko pachattam veditambo vinyuhi ti supatipanno bhagavato savakasango Uchupatipanno bhagavato savakasango Nyayapatipanno bhagavato savakasango Samichipatipanno bhagavato savakasango Yadidam chattari purisayugani attha purisakubala ese bhagavato savakasango Ahuneyo, Pahuneyo, Dakhineyo, Anjali Karaniyo, Anuttaram Punyakhetam, Lokasa, Tievam Buddham Sarantanam Dhammam Sangham Chabikavo, Bhayam Va Champitattam Va Lomahamso, Nahesatiyati. So, gibt es irgendwelche Fragen? Hat mir Chetana erwähnt und ich habe dafür Ruhe aufgeschrieben, ob das die richtige Übersetzung ist. Chetana, Ruhe? Ja. Chetana ist nicht Ruhe. Dann habe ich da was. Chetana ist Wille. Wille. Und ich hatte Chetana stehen bei, in der Achraham, an Nummer 7. Aber an anderer Stelle hatte ich ihn bei Nummer 7 aufgeschrieben. Gut. 7 was? Bei den Brahana Samskara. Nummer 7 kam, da steht bei mir Chetana, aber ich weiß nicht mehr warum. Welche sind die 8? Wiederholen wir. Also ich kann ja mal meine Version lesen. Okay, bitte, bitte. Ich habe Vertrauen, Begeisterung, Energie oder Willenskraft, Klarheit, Entspanntheit, Leichtigkeit des Geistes, Achtsamkeit, Wissensklarheit, Ruhe. Nicht Ruhe. Nicht zu, nicht, Ruhe ist nicht richtig. Chetana kann nie Ruhe werden. Chetana ist Wille einfach. Nummer 7 ist Wille. Mhm. Ah, okay. Und dann Nummer 8 gleich. Wir sehen, was hat die, ne? Sati? Sati ist 5. Achtsamkeit. Dann jetzt gibt es 6 Doshas, ne? Wie welche Prahana Samskara beseitigt welche Doshas, bitte sagen Sie mir. Erste Dosha, Kausidyam, Faulheit. Welche Samskaras? Vertrauen noch dazu? Begeisterung, noch dazu. Energie. Noch dazu. Passanism. Na prima. Zweite ist Asampramosha. Vergesslichkeit. Vergesslichkeit von was? Vergesslichkeit von dem Meditationsobjekt, Vergesslichkeit von dem, den Instruktionen, was zu tun ist, damit man weiter Fortschritte macht. Vergesslichkeit von dem, was man da, wir haben ein Beispiel gegeben von wem? Bandaragarika, Schatzmeister. Schatzmeister. Das ist Sati. Man, es bringt immer zu dem Geist, die, was zu tun ist damit. Nicht nur damit man sich an Meditationsobjekt erinnert, oder? Auch damit man die Meditation verbessert, wie man mit den Feinden umgehen soll. Wenn Sati da ist, kommt Weisheit. Sampajanya, Samprajanya ist auf Sanskrit ist anderes, ist Synonym von Weisheit. Und es wird als Wissensklarheit übersetzt. Wissensklarheit über was? Was der Zustand des Geistes ist, Zustand des Objektes ist, welche Ursachen von Störungen und wie man sie beseitigt, das ist alles Wissensklarheit. Ja? Kann man das gerade nochmal wiederholen? Ich habe gerade was geschrieben, weil das war meine zweite Frage. Was ist alles Wissensklarheit? Entschuldigung. Also jetzt habe ich gesagt, yeah. Was ist Zustand des Geistes, Zustand des Objektes, welche Hindernisse entstehen, wie sie entstehen und was für Maßnahmen man nehmen muss, damit man sie beseitigt. Ist das klar? Und wir haben schon gesagt, dass die Hindernisse kann man zusammenfassen als zwei. Manchmal werden sie als vier, auch die Nimitta von Doshas ist vier. Aber sie sind immer zwei. Welche vier? Erste, das haben wir schon gesagt, ist? Faulheit. Die Tendenz des Geistes zu senken, Laya, was führt zu Stjanam Midha, Tinamida, was ist Tinamida? Trägheit und Mattheit, wir haben so übersetzt, wunderschön, Trägheit und Mattheit, Trägheit ist was? Trägheit ist die krankhafte Zustand des Geistes und was ist Midam, krankhafte Zustand des Körpers. Das heißt, von den Geistesfaktoren, die mit Geist verbunden sind und die dann auch eng mit dem Körperzustand verbunden sind. Körperzustand hängt von den Geistesfaktoren ab. Also, wichtig ist jetzt zu verstehen, was wir schon erklärt haben, obwohl wir sprechen über den Weg von den Shravaka, das Verständnis ist Verständnis von Yogacara. Jetzt nach der Yogacara-Lehre, wann übt man Yogacara-Lehre? Man soll so üben, dass Shamatha und Vipassana sich ergänzen. Nur so wird man imstande sein, die Soheit oder die andere Seite von der Minze von Samsara zu erblicken. Jetzt, wann übt man Shamatha, Shamatha-Nimitta? Shamatha-Nimitta, wir haben schon erklärt, ist was für ein Nimitta? Erinnern Sie sich? Von Shamatha. Undifferenziert oder? Undifferenziertes Bild. Dieses undifferenziertes Bild oder Reflexion. Pratibimba heißt es. So wie im Spiegel. Geist ist so wie Spiegel, dass alles spiegelt. Hm? Widerspiegelt. Pratibimba ist dann gute Übersetzung, ist Widerspiegelung. Hm? Kann man so auf Deutsch sagen? Prima. Oder ist das ein bisschen komisch? Naja, nicht ein bisschen. Auch nicht viel. Gar nicht viel. Dann, worauf besteht diese undifferenzierte Widerspiegelung? Wie wird in Yogacara erklärt? Dass der folgende Geist immer wahrnimmt, ist auch nicht gut, immer untersucht, immer kann man sagen, weiß, er weiß. Weiß, auch vermutet. Nicht so gut. Ja, vermutet nicht. Immer, immer wahrnimmt, sagen wir, immer wahrnimmt, denn unmittelbar vergangene Objekt. Hm? Der folgende Geist folgt der unmittelbar vergangene Objekt und er untersucht nicht seine Selbsteigenschaft und seine gemeinsame Eigenschaft. Hm? Das heißt, es bleibt immer dasselbe Bild. Hm? Das ist dann Shamatha Nimitta. Nur wenn man Shamatha Nimitta hat, kann man dann in Versenkung eingehen. Hm? Prozess von Shamatha ist auch, so wird auch erklärt in Visuddhimagga, ist dann die Arbeit an die Shamatha Nimitta. Hm? Anapana Nimitta wird zu Shamatha Nimitta. Oder? Was immer man meditiert, auch Metta und so, muss man erst Shamatha Nimitta erzeugen, damit man auf das Objekt, auch wenn es abstrakte Objekt, in Versenkung geht. In diesem Zustand, wenn Shamatha Nimitta da ist, dann der folgende Geist immer folgt das Objekt von dem unmittelbar vergangenen Geist, ja, kann man sagen. Und das heißt, Objekt sich nicht ändert. Hm? Ist das klar? Wenn, was ist Objekt von Vipassana in Yogacara, haben wir schon erklärt, ist differenziertes. Hm? Differenziertes Abspiegelung, wie haben wir gesagt? Widerspiegelung. Differenzierte Widerspiegelung. Und wie differenzierte Widerspiegelung nach der Yogacara-Lehre? Vier Stufen wieder von Vipassana. Vichinoti, Pravichinoti, Parivitarkayati, Parimimamsati. Vier. Was heißt Vichinoti? Vichinoti heißt, dass der Geist unterscheidet am Anfang Svalakshana, selbst Eigenschaft. Oder wahre Eigenschaft von dem Objekt. Hm? Ist das klar? Zum Beispiel, ich nehme diese Tasse. Hm? was ist die wahre Eigenschaft von der Tasse? Hm? Farbe, nicht wahr? Hm? Die Herdfarbe, dann Gestalt, die Härte, hm? Das ich spüre, die Glattheit, das ich spüre. Hm? Wenn ein Hund sieht das, er weiß nicht, dass es eine Tasse ist, dass da man trinkt Wasser oder Tee oder Kaffee, er hat ganz andere Gedanken darüber. Aber was er sieht, ist dasselbe. Wenn er Nase da, dann sieht er auch Härte, hm? Hitze, hm? Weil es jetzt Tee drin ist. Hm? Wenn deswegen wir verstehen die Welt auf andere Weise, wegen was? Wegen die Verschiedenheit von der Welt ist durch Karma bedingt. Hm? Obwohl wir sehen die gleichen Objekte, wir reagieren auf ganz andere Weise. Hm? Wenn ich sehe ein Mikrofon da, ich denke, ah, Mikrofon, hm? Dann ich fange an zu denken, es ist welche zu 200 M und was kann es machen, hm? Und so weiter. Das ist meine Reaktion. Jetzt ein Vogel kommt, sieht diese, und was sieht er? Farbe, Gestalt, hm? Dann mit dem Schnabel, der Härte, hm? Glattheit. Diese Erfahrungen sind objektiv. Hm? Deswegen, man kann sie nennen, das sind die die Selbsteigenschaften oder die wahren Eigenschaften von dem Objekt. Zum Beispiel, wenn so ein Dummkopf, so wie ich, sieht 500 Euro, dann freut er sich. Wenn er sieht 5 Euro, freut er sich weniger. Wenn ein Hund sieht 500 Euro, er macht, sieht die Farbe, selbe Farbe, selbe Gestalt, dann mit, vielleicht mit der Schnauze, eine glatte Härte, dann vielleicht pinkelt er. Was er sieht, aber ist dieselbe Sache, hm? Nur die Reaktion ist ganz anderes. Hm? Wenn ein Hottentot in Afrika sieht 500 Euro oder 5 Euro, vielleicht ist das egal, für andere Karma, andere Welt. Hm? So, wir alle leben in unseren Traumen, in unserer eigenen Welt. Aber die wahre Erfahrung von den Objekten ist eben in Svalakshana. Das ist erste Untersuchung. Was ist Svalakshana von dem Einatmen und Ausatmen? Druck, hm? Windelement, Härte oder Weichheit, hm? Erdeelement. Hm? Bei Einatmen, Kälte, hm? Das ist was für Element? Feuerelement. Bei Ausatmen, Wärme, hm? Feuerelement. Hm? Es hält zusammen, Wasserelement. Hm? Aber sind die Lakshanas nicht die Daseinsmerkmale? Ja, kann man so übersetzen. Und Eigenschaften, hm? Eigene, wahre Eigenschaften von den Objekten. Hm? Das ist dann Vichinoti, er differenziert. Dann Pra-Vichinoti, er nachdem er die eigene Eigenschaften differenziert hat, was macht er? Er differenziert Pravichinoti, ist noch mehr tiefer. Nur wenn er die eigene Eigenschaften differenziert hat, dann sieht er die gemeinsamen Eigenschaften von den Objekten. Die gemeinsamen Eigenschaften von den Objekten ist eben Vergänglichkeit und so weiter. Nach der Lehre von Abhidharma oder Abhidharma Kosha, die wahren Eigenschaften von den Objekten lassen sich nicht brechen. Wenn ich jetzt diesen Mikrofon nehme und schmeiße ich das an die Wand, dann bricht das zusammen. Das heißt, dass es dieser Mikrofon ist nicht wahre Eigenschaft von dem Objekt. Wenn ich jetzt ein Schwert nehme und schneide meinen Kopf, dann ich bin nicht mehr Dhammadipa. Das heißt, dass das ist nicht die wahre Eigenschaft von Dhammadipa. Was man immer brechen kann durch Hand oder durch Logik, das ist nicht wahre Eigenschaft von dem Objekt. Das, was sich nicht brechen lässt, das ist die wahre Eigenschaft von dem Objekt. Und diese, die Härte oder Weichheit und die Vergänglichkeit, das ist Objekt, das einfach sich nicht, das etwas, was man nicht durch Hand, auch nicht durch Logik brechen kann. Deswegen ist es objektiv. Die anderen Objekte, so wie Mikrofon, das ist unsere subjektive Wahrnehmung, die damit verbunden ist. Ist das klar? Damit man in Vipassana eingeht, muss man dann die lernen, die Welt zu betrachten im Rahmen von den wahren Eigenschaften von den Objekten. Nur dann wird man imstande sein, die Selbstlosigkeit von diesen Objekten zu verstehen. Was sich immer ändert, kann nicht natürlich selbst sein. Und dieses Mikrofon oder 500 Euro wird heute selbe, morgen selbe, übermorgen selbe, bis jemand das nicht auseinander macht oder bricht oder isst oder brennt und so weiter. Aber die wahre Eigenschaften von den Objekten lassen sich nicht eben brennen oder brechen. Das ist die Voraussetzung für Weisheit, Vipassana Weisheit. Vipassana Weisheit, dann kommt, dann Parivitarakayati. Er untersucht dann die Objekte mit Weisheit. Wir haben schon gesagt, dass eine Eigenschaft von Vitarka oder Applied Thought. Dankeschön. Ist nach der Lehre von Abhidharma Kosha und Yogacara-Tradition ist basiert auf Vaibhashika Abhidharma. Theravada Abhidharma ist ganz anderes. In Vaibhashika Abhidharma, Vitarka ist Wille und Unterscheidung zusammen. In den Theravada-Kommentaren wird es verglichen mit einem Ruder, wie sagt man? Ruder, das diese Boot von dem Geist zu dem Objekt zieht. Wenn der Geist hat zwei Ruder, ein ist Chetana, Wille, und andere ist Vitarka. So bewegt er sich zu dem Objekt. Und was ist, wie sagt man, die Steuer von dem Boot? Ruder. Ruder ist Oar. Steuer. Ne? Diese oder Steuerrad. Was ist das? Nach den Kommentaren ist nichts anderes als Manasikara, im Geiste machen. So bewegt sich das Boot von unserem Geist durch Vitarka, durch Chetana und durch Manasikara hinten Richtung. Ohne Manasikara, Aufmerksamkeit, das Boot hat keine Richtung, deswegen ist es verloren, gleich verschwindet in Strom. So, Pari, Vitarka, Pari heißt herum, herum untersucht man den Objekt mit Weisheit, indem man sieht die jetzt soll, das wird ein bisschen kompliziert, 6 Objekte in von Untersuchung in Yogacara. Soll ich das jetzt erklären? Dann wird es zu viel. Oder können Sie das behalten? Schwere Bürde von Vipassana. Artha, Vastu, Lakshana, Paksha, Kala, Yukti. 6 Objekte, die dann in Pari Vitarkayati herum untersucht. Artha heißt, hier kommen wir zu Herz von Yogacara, nach der Behauptung von Yogacara, nicht Madhyamika natürlich, die Wörter selbst, gibt es 3 Ebenen von Realität. Die Ebene, in der wir meisten leben, ist benannt Parikalpita. Parikalpita heißt, das ist die Realität, die auf Konzepten, auf Namen basiert ist, Aber diese Namen haben keine, so Yogacara-Lehre, keine Existenz in sich selbst. Aber wir sind an diese Namen gebunden. Unsere Denken hängt von diesen Namen ab. Aber diese Namen selbst haben keine Selbsteigenschaft. Außer wenn man spricht, die Erde, Element und Karma erzeugte Erde, Element in unseren Hals und Geist erzeugte Windelement reiben sich zusammen, dann kommt Sprache zustande. Aber die Sprache hat keine Selbsteigenschaft. Obwohl es keine Selbsteigenschaft hat, unsere Denkweise ist lässt sich nicht von Worten trennen. Dann gibt es Realität im Sinne von Paratantra. Das ist die wissenschaftliche Realität. Realität von Ursache und Wirkung. Diese Realität von Ursache und Wirkung, obwohl es von sozusagen von dieser Realität an die Realität von den Worten gebunden ist. Es hat keine Worte. Wenn man diese Realität, so die Yogacara-Lehre, von den Worten oder von den Konzepten trennt und sieht es, wie es wirklich ist, in substanziolose, als substanziol ohne Substanz und als ohne Substanz, es ist nicht zustande gekommen, was keine Substanz hat, kann nicht wirklich entstehen. Wenn man das sieht, dann kommt man zu Verständnis von der höchsten Realität. Also die in Yogacara Vipassana, erst muss man Bedeutung von den Worten untersuchen, das ist Atmen, das ist mein Meditationsobjekt. So soll ich damit umgehen. Dann kommt man zu Vastu, das Ding, ich berühre das als Härte, als Weichheit, als Druck besonders. Das ist dann Vastu, das Ding. Das Ding und das Konzept davon ist ganz anderes. Dann, nach der Yogacara-Lehre, dritte ist dann Untersuchung von Eigenschaft. Eigene Eigenschaft und gemeinsame Eigenschaft von dem Objekt. Nur dann kommt man in Vipassana. Das haben wir gesagt, das sind die ersten zwei Stufen von Vipassana. Vicinoti, Pravicinoti. Und die dritte heißt jetzt wie? Lakshana. Lakshana heißt Eigenschaft. Lakana auf Bali. Nach Lakshana untersucht man Paksha. Paksha wörtlich heißt der Vogel hat Flügel. Flügel. Paksha heißt Flügel. Paksha heißt auch Seite. Alle Objekte, die mit Vipassana verbunden sind, haben Shukla Paksha und Krishna Paksha. Shukla heißt die heilsame Seite oder weiße Seite und Krishna heißt unheilsame Seite oder schwarze Seite. Zum Beispiel, wenn ich über Atem meditiere, was ist die schwarze Seite? Die schwarze Seite ist nichts anderes, als wenn man Objekt verlässt oder wenn die Achtsamkeit und Wissensklarheit nachlässt, dann kommen alle möglichen Gedanken, die aus der Meditation weg wegführen. Die Shukla Paksha, die heilsame Seite ist, dass ich muss unbedingt bei dem Objekt bleiben, bei den Eigenschaften von dem Objekt. Dass innerhalb in mich selbst, auch in anderen, immer ich muss dann die wahren Eigenschaften von dem Objekt wahrnehmen, dann verlasse ich nicht meine Meditation. Das ist auch Teil von Vipassana in Yogacara. Nächste ist Kala. Kala heißt Zeit. Dieses Objekt einatmen, ausatmen hat drei Zeiten. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wegen vergangene Atem kommt gegenwärtige Atem zustande und gegenwärtige Atem bedingt zukünftige Atem. So verstehe ich, dass Atem ist eine Kette. Innerlich, äußerlich genauso. Dann Yukti, Logik. Yukti hat vier Aspekte. Erster ist Apeksha, es ist bedingt. Dann, wie Atem bedingt ist, Untersuch der Ebene. Was sind die Bedingungen von dem Prozess von Einatmen und Ausatmen. Dann Karana, dann Wirkung und Ursache und Wirkung von den Atmen. Dann die Realisierung von dem Atmen. In dem Sinne, wenn ich es mit Yoga, Mano, wie gerne, mit dem Yoga, Geistesbewusstsein, unmittelbar untersuche, dann wird es zu Objekt von Samadhi. Samadhi gibt es zwei Sorten, zwei Nimitta von Samadhi. Shamatha Nimitta von Samadhi und Vipassana Nimitta von Samadhi. Die Aufgabe von dem Meditierenden, so die Yogacara, ist, dass er nie verlässt Zustand von Einspitzigkeit des Geistes. Und diese Einspitzigkeit des Geistes ist dann die Grundlage für Shamatha und Vipassana. Jetzt, wenn sich die Einspitzigkeit des Geistes verliert, dann wie reagiert der Meditierende? Sehr wichtig zu verstehen. Wenn der Geist in Vipassana, der sich mit Vipassana Nimitta beschäftigt, der Geist, der sich mit Vipassana Nimitta beschäftigt, der hat Tendenz zu Zerstreuung. Vipassana, so die Yogacara-Lehre, der nahe Feind von Vipassana, der leicht zu überwinden ist, ist was? Vipassana ist besonders dazu, wenn der Geist fängt an zu senken, anwendet man Vipassana. Aber Vipassana wird nur gereinigt, wenn Vipassana-Geist überwindet Tendenz von Zerstreuung des Geistes oder Aufgeregtheit, oder Schweben, das in Vipassana-Meditation sehr schwer zu überwinden ist. Und wie überwindet man diese Tendenz, dass man dann mit Shamatha Nimitta, undifferenzierten Bild von demselben Objekt arbeitet? Jetzt, wir brauchen Shamatha, damit wir Tendenz von Zerstreutheit des Geistes überwinden. Dazu ist ja Shamatha. Aber die, was sehr schwer in Shamatha ist, diese Tendenz zu senken des Geistes. Shamatha ist ein tiefer Geist. Tiefer Geist ist Nähe zu Schlaf. Aber in Schlaf ist der Mensch dumm wie ein Kürbis. Aber in Shamatha, der Geist öffnet sich und wird die supersensitiv, so dass sogar die übernatürlichen Kräfte zustande kommen können. Aber beide, wenn wir benutzen Theravada Abhidharma Theorien, beide, der Geist in Shamatha und der Geist in Schlaf, sie sind Nähe zu Bhavanga. Wenn man Nähe zu Bhavanga ist, dann erscheint alles so wie Traum. Was ist Bhavanga? Weißt du nicht, was Bhavanga ist? Bhavanga, kein Bali-Wort. Ja, Bhavanga. Ja. Bhavanga bedeutet Bhava ist Existenz, Anga ist hier Grund der Existenz. Grund der Existenz ist Bhavanga. Wenn der Geist keinen Objekt hat, wo ist er? In Bhavanga. Ganz einfach. Es gibt ihn nicht. Wieso es gibt ihn nicht? Also, ohne Geist bist du tot. Geist ohne Objekt, kein Geist. Ja, Geist ohne Objekt, Objekt von Bhavanga ist was? Nach der Theorie von Theravada. Das ist der letzte aktive Prozess von dem früheren Leben. Wenn du Vipassana übst nach Abhidharma-Methode, musst du das unbedingt untersuchen. Aber diesen Objekt siehst du normalerweise nicht. Deswegen ist es so wie ohne Objekt. Natürlich, ein Objekt muss da sein. Aber dieses Objekt von deiner Bhavanga ist der letzte Denkprozess von deinem früheren Leben, bevor Chuti, bevor Tod. Es ist Abhidharma. Theravada Abhidharma. Ja. In Mahayana Abhidharma, dann natürlich Alaya Vijnana. Alaya Vijnana wird mit Bhavanga identifiziert, aber es hat viel breitere Bedeutung als Bhavanga. Wenn wir, indem wir Menschen sind, unsere Bhavanga ist Kusala Chitta Vipaka, die Resultant Geist von heilsamen Denkprozess. Wenn die Tiere, dann ist unheilsamer Prozess, Vipaka. Deswegen die Menschen, wenn es heilsame Prozess mit Weisheit, kann man in diesem Leben Befreiung erreichen. So Theravada Abhidharma. Wenn es ohne Weisheit ist, dann muss man, kann man nicht Jhana und Magga erreichen in diesem Leben. Muss man wiedergeboren werden. Also die heilsame Denkprozess ohne Weisheit, der ist nicht gediegen, muss Weisheit da sein. Okay, dann was wollen wir noch erklären? Wir kommen zu Yukti, Logik. Vierter Aspekt von Yukti ist dann Dharmata. Dharmata ist Soheit. In Vipassana auch muss dann Soheit von den Objekten verstanden werden. In der Mahayana Lehre, das ist nicht erklärt in der Shravaka Bhumi, in Bodhisattva Bhumi, der Prozess von Shamatha ist nichts anderes als Suche nach der Soheit. Und Vipassana ist die unterstützt diese Suche, indem man Vergänglichkeit als Objekt nimmt. Deswegen diese Betonung von Einspitzigkeit des Geistes. Einspitzigkeit des Geistes muss immer da sein. Wenn Einspitzigkeit des Geistes da ist, und das kommt auch in Shravaka Bhumi für die Schüler, sobald die Einspitzigkeit des Geistes verloren geht, muss man unbedingt die Maßnahmen nehmen. Wenn Zerstreutheit, was für Maßnahmen haben wir erklärt? Shamatha Nimitta, wenn Senken des Geistes, Vipassana Nimitta. So arbeitet man, indem die Shamatha und Vipassana sich ergänzen. Und diese Ergänzung kommt dann völlig zustande, nur im Zustand, dass man, wie wir erklärt haben, dass man andere Seite von unserer Existenz, also Soheit oder Nirvana, unmittelbar gesehen hat. Dann die Objekte sind was? Wir haben schon erklärt. Yavat Bhavikata, Yatha Bhavikata. Yavat Bhavikata ist extrem von Existenz. Yatha Bhavikata ist die Leerheit oder Soheit. Indem aber die wir haben schon gesagt, dass erste Stufe von Vipassana ist Untersuchung von den Selbsteigenschaften von den Objekten. Die Selbsteigenschaften von den Objekten sind mit dieser extrem von Existenz verbunden. Das ist extrem von Existenz, die Härte von der Erde oder Anfang von den Gefühlen oder Bild, nicht Bild, Nimitta nehmen von dem Objekt, von Wahrnehmung und so weiter. Das sind die Yavat Bhavikata. Man kann nicht über diese Sachen gehen. Das ist Ende. Und diese, wenn man diese Ende realisiert hat, dann sieht man Yatha Bhavikata. Yatha Bhavikata heißt auch Vergänglichkeit von diesen Objekten. Diese Vergänglichkeit von diesen Objekten dann führt zu Verständnis von Soheit. Und Soheit soll dann Objekt von wenn Soheit wird Objekt von Shamatha, dann treffen sich Shamatha und Vipassana in einen Prozess. Das ist die Mahayana-Erklärung. Das ist auch Erklärung von, dass man in den Schriften findet, es gibt kein Dhyana ohne Weisheit, kein Weisheit ohne Dhyana. Wer hat Weisheit und Dhyana, der ist in der Nähe von Nirvana. Nati panya ajanasa nati jhana apanyasa yasa jhanam cha panya cha so nibbana sa santike dhammapada. Haben Sie gelesen? Sehr wichtig, Dhammapada. Also, wenn man die andere Seite von Existenz sieht, dann die Shamatha und Vipassana lassen sich nicht trennen. Und was wird betont in Yogacara? Die Shamatha und Vipassana ist nichts anderes als Suche nach Soheit. So, wir haben die Objekte von Vipassana erklärt. Das ist ein bisschen kompliziert, muss man viel, viel nachlesen, viel, viel nachdenken. Aber das Essenz habe ich erklärt. Dann wir haben Objekte von Vipassana, so nach der Yogacara-Lehre. Dann, was bleibt noch übrig, ist das Zusammenfassen. Auf jeden Fall, jede Shamatha und Vipassana hat zwei Objekte, so die Yogacara-Lehre. Ne? Objekt von Shamatha ist was? Wir haben schon erklärt. Undifferenziertes Widerspiegelung. Und was ist Objekt von Reinigung von Shamatha? Hier kommen wir, wie sie sich ergänzen. Es ist nichts anderes als diese Vipassana-Objekt, differenzierte Objekt. Denn was ist Objekt von Vipassana? Vipassana ist differenzierte Widerspiegelung. Und was ist Objekt von Reinigung von Vipassana? Undifferenzierte Objekt. So kombiniert man bis man zu klarem Verständnis von Soheit kommt. Und jetzt kommen wir zurück zu unseren neuen Stationen. Dann, wir haben erklärt, neun Stationen von Shamatha. Die neun Stationen von Shamatha führen zu Einspitzigkeit des Geistes, die nicht verloren geht. Und diese Einspitzigkeit des Geistes wird dann trainiert. Es gibt zwei Sorten von Samadhi. Es gibt Shamatha Samadhi und Vipassana Samadhi. Shamatha Samadhi und Vipassana Samadhi sollen sich ergänzen, so die Lehre von Yogacara. Das ist auch in den Schriften. Yuganada. Die Voraussetzung, dass sie sich ergänzen, ist, dass der Yogi strebt danach, dass er nie verlässt diese Einspitzigkeit des Geistes. Ob es gerichtet ist zu differenzierten Widerspiegelung oder undifferenzierten Widerspiegelung. Dann er anwendet die Methode, wenn der Geist hat Tendenz zu Zerstreuung, zu schweben, er wendet sich an nicht differenzierte Objekte, wenn es hat Tendenz zu senken, er wendet sich an differenziertes Objekt. So arbeitet er. Damit die Einspitzigkeit des Geistes nie verloren geht. Und jetzt bleiben wir bei, wir haben erklärt die vier Stufen von Vipassana, die neun Stufen von Shamatha. Wir haben erklärt die acht Prahana-Samskaras, die haben wir schon alle gelernt. Wir haben gelernt die sechs Hindernisse. Was sind die sechs Hindernisse, die du durch acht Prahana-Samskaras überwinden wurden? Faulheit haben wir schon erwähnt. Zweite ist? Okay. Vergesslichkeit. Dann kommen wir zu dritte. Laya. Schön. Wie wird Laya vermieden? Durch Sampajanya und Chetana. Richtig. Dann kommt Audatyam oder Udacha. Wie wird Udacha vermieden? Durch Sampajanya. Sampajanya kommt immer erst. Und Upekha. Wenn man so arbeitet, dann allmählich der Geist wendet sich gleichmäßig zu dem Objekt. Wir haben schon erklärt, die Bedeutung von Samadhi ist Anwendung des Geistes an dem Objekt mit Gleichmäßigkeit. Warum ist es so wichtig? Sehr tiefe Lehre von Yogacara, verbunden mit bedingten Entstehung. Die bedingte Entstehung ist Leerheit. So auch in Theravada-Lehre, so auch in Mahayana. Es muss Leerheit sein, sonst es kann nicht bedingt sein. Was nicht bedingt ist, es hat Essenz. Was Essenz hat, kann sich nicht ändern. Sehr wichtig zu verstehen. Also die bedingte Entstehung ist gleichmäßig. Natur des Geistes ist auch Gleichmäßigkeit. Deswegen diese Betonung von Einspitzigkeit des Geistes. Das erlebt man nur in Einspitzigkeit des Geistes. Die bedingte Entstehung eben erklärt die Welt als gleichmäßig. Das muss man erleben, damit man die andere Seite von Existenz sieht. Hm? Wenn man nicht bedingte Entstehung als Gleichmäßigkeit erlebt hat, kann man nicht sehen die andere Seite von Existenz. Hm? Weil, warum? Man wird sehen durch eigene Karma, durch eigene, durch Ich, nicht objektiv. Ist das klar? Deswegen muss man in Objektivität kommen, damit man die Gleichmäßigkeit von bedingten Entstehung erlebt. Gleichzeitigkeit? Gleichmäßigkeit. Hm? Die Bedingungen müssen gleichmäßig sein, nicht ungleichmäßig. Was ist ungleichmäßige Bedingungen? Zum Beispiel, der Gott hat eine Welt geschaffen. Das ist ungleichmäßige bedingte Entstehung. Die Ursachen müssen in Balance sein, damit sie den Objekt zustande bringen. Wenn sie nicht in Balance sind, wie werden sie Objekt zustande bringen? Hm? Und diese Balance von den Ursachen ist nichts anderes als Leerheit. Und diese Leerheit, so die Yogacara-Lehre, das ist die wahre Natur des Geistes. Und der Geist ist die einzige Realität. Hm? Wenn man so studiert, wird man schnell schlau. Wenn man schlau ist, lässt man sich nicht betrügen. Hm? Okay, dann wir haben die sechs Feinde. Sechs Feinde. Was ist dann fünfte und sechste? Abhoga, Anabhoga. Abhoga, Anabhoga heißt, die sich wenden zu dem Objekt mit Anstrengung. Oder mit zu viel oder zu wenig. Zu viel, zu wenig. Deswegen, indem man durch Wissensklarheit und Wille und Gleichmut den Geist vollkommen beruhigt hat, kommt man in Zustand von Einspitzigkeit des Geistes. Hm? Einspitzigkeit des Geistes ist dann, dass man nicht ungleichmäßig Anstrengung mit ungleichmäßigen Anstrengungen sich zu dem Objekt wendet. Hm? Das heißt, man wird dann nicht das Objekt anhaften und nicht wegstoßen. Hm? Dann kommt Einspitzigkeit des Geistes. Wenn diese Einspitzigkeit des Geistes geübt wird, kommt man zu Samadhi. Hm? Und wenn man zu Samadhi gekommen ist, hat man angewendet sechs Kräfte. Welche sechs Kräfte? Kraft von Weisheit von Hören, Weisheit von Nachdenken. Diese zwei Kräfte kommen besonders in Spiel, in Kampf mit welchem Feind? Faulheit und Vergesslichkeit. Dann, was ist nächste Kraft? Achtsamkeit. Wenn diese Kräfte vorhanden sind, dann wird die Achtsamkeit zur Reife kommen. Wenn die Achtsamkeit zur Reife kommt, die Wissensklarheit, Kraft von Wissensklarheit. Wenn die Wissensklarheit zur Reife kommt, welche Kraft kommt zustande? Virya. Gleichmäßige Virya, gleichmäßige Anwendung von Energie. Was macht Virya? Virya immer unterstützt, ist wie Säule des Geistes, immer unterstützt der Geist. Und es soll gleichmäßig unterstützen. Wenn zu viel, dann wird er gedrückt. Wenn zu wenig, dann sinkt er. Schwebt er oder sinkt er. Jetzt, er kann nicht schweben, er kann nicht sinken. Warum? Weil Energie ist gleichmäßig. Warum gleichmäßig? Weil die Wissensklarheit ist zur Reife gekommen. Dann, was geschieht? Man gewöhnt, indem man sich an diesen Zustand von Einspitzigkeit gewöhnt hat, dann der Geist fließt in Samadhi so wie auf Ghee. Ghee. Gereinigte Butter, sehr, sehr weich. Wenn man damit schmiert, rutscht man wie im Himmel. Na, in Samadhi auch rutscht der Geist wie im Himmel. Dann bitte rutschen Sie. Schnell rutschen. Denn heute machen wir so viel. Und morgen kommen wir zurück zu Atem. Und dann anwenden wir das an Atem oder andere Objekte, die Ihnen besonders gefallen. Na prima. Dann heute so viel. Machen wir eine kurze Pause.